Free audio post-production. By Alphonic.com. Yeah, what? Or die. Die Hardcore-Punk-Sendung auf Radio Z. Hier ist DIY or Die auf der 95,8, die Punk-Sendung hier bei Radio Z mit der Juni-Ausgabe. Und als Intro lief gerade die längsten Minuten von ER80. von ihrer LP Schweinegott von 98. Bisschen was Aktuelles gibt's auch. Ich habe die neue Self-Titled 12-Inch von Spliss dabei. Spliss sind eine Berliner Band, machen so kühl, wavigen Post-Punk mit treibendem Bass. Sind leider nur 4 Songs auf der einseitigen 12-Inch, sind aber sehr cool. Und davon hört ihr jetzt den ersten Song, Staub. Der geht so. Das waren Spliss mit dem Song Staub von ihrer neuen 12-Inch, die vor kurzem auf Phantom Records erschienen ist. Als nächstes habe ich das Tape von Hase dabei. Hase sind aus Graz. 14-mal Fastpunk mit deutschen und englischen Texten. Und da die Songs schneller vorbei sind, als ihr einmal kurz blinzeln könnt, spielen wir 2. Und zwar als erstes gekreuzigt, gestorben und begraben und direkt im Anschluss Tamtam, Hase. Das waren Hase. Das Tape, 14 Songs von Hase, kamen letztes Jahr raus, auch auf Phantom Records. 13 Songs sind von Hase selber und dann gibt es noch ein Crossed-Out-Cover, eine alte Power-Violence-Band aus Kalifornien, wobei allerdings der Text von Hase geändert wurde. Das ist dann der letzte Song. Top Tape könnt ihr euch mal anhören, findet ihr auch bei Bandcamp. So, nachdem es jetzt kurz eher wild war, schwenke ich wieder ein bisschen ruhigere Gefilde um und habe noch ein Tape dabei, und zwar von DBA. DBA ist ein Projekt aus dem Benzin League Pigeon etc. Dunstkreis. Und es kam letztes Jahr auf Turbodiskus raus. Das ist jetzt nicht das erste, ich habe jetzt gerade wieder vergessen. Es gab auf jeden Fall schon ein paar Veröffentlichungen. Auf diesem Tape sind 10 Songs, so im weitesten Sinne Postpunk. Auf der A-Seite ist es eher flott und treibend. Auf der B-Seite wird es manchmal so ein bisschen atmosphärischer und verträumter. Irgendwas so zwischen Solid Space und Marine Girls. An sowas hat mich das manchmal so ein bisschen erinnert. Und für euch gibt's jetzt je einen Song von der A-Seite, nämlich Faulty, und dann von der B-Seite den Song Heat, DBA. We'll be right back. Hier ist DIY or Die auf der 95,8 und das waren DBA mit dem Song Heat und davor der Song Faulty vom aktuellen Tape. Und jetzt kommt mal Punk. Genau. Hi, ich habe alten Kram dabei, jede Menge alten Kram heute. Aber bevor ich sehr viel Musik spiele und ein bisschen was erzähle, möchte ich erstmal mit einer quasi neu gekauften Platte anfangen. Und zwar habe ich mir vor kurzem die quasi Compilation LP The Singles von Chaos UK. Auf der Rückseite steht Total Chaos, The Singles, besorgt. Erschienen ist diese Platte schon mal in den 80ern, wurde aber vor ein paar Jahren wieder veröffentlicht auf Radiation Records. Der Titel ist ein bisschen irreführend, weil es sind nicht nur The Singles drauf, sondern es ist auch die Debüt-LP dieser Band drauf enthalten. Chaos UK waren eine Hardcore-Punk-Band aus Bristol. Die haben sich 1979 gegründet und dann angefangen 82 mit Platten veröffentlichen. Los ging es mit zwei 7 Inches auf Riot City und dann eben der selbstbetitelten LP auf auch auf Riot City. Und die Band gab es dann eigentlich ziemlich lange. Die haben die ganzen 90er Jahre durch Platten veröffentlicht, wurden immer rauer, immer mehr noisig. Eigentlich klingen Chaos UK so ein bisschen wie manche hippen Ami-Bands gerne klingen würden, also das, was man manchmal als Raw-Punk bezeichnet, so klingen Chaos UK. Zu hören gibt's maximal pogo-tauglichen, wütenden, politischen Iro-Punk, also ich bin sehr begeistert. Ich habe zwei Songs ausgesucht von dieser Platte. Der erste Song, den ihr hört, heißt 4-Minute Warning. Der ist im Original auf der ersten 7-Inch Burning Britain. Und dann hört ihr im Anschluss No Security von der zweiten EP, Loud Political and Uncompromising, auch von 82, ebenfalls Riot City. Genau. Und von der LP spiele ich nichts. Ich finde die 7 Inches irgendwie cooler. Aber die LP rockt auch, obwohl es, glaube ich, eine Band ist, die eher so 7 Inch Band ist. Also ich fand das auf LP ein bisschen zu lange. Okay, also ist ja oft bei Hardcore das Problem. Ja. Genau. Auf jeden Fall geile Band. Checkt es gerne mal aus. Auf Radiation findet ihr das bestimmt noch irgendwie irgendwo. Ihr hört jetzt zwei Songs von Chaos UK. UK 82 Hardcore aus Bristol. Let's go. Yeah, das war doch mal laut, political and uncompromising. Das waren Chaos. Ja, das waren KSUK aus Bristol. Gerade habt ihr gehört No Security von ihrer zweiten 7-Inch und davor den Song 4-Minute Warning von ihrer Burning Britain EP. Das war die erste 7-Inch beides. 82 erschienen auf Riot City und jetzt könnt ihr diese Sache auch schon, oder schon eine Weile, ich glaube die Platte ist echt schon so mindestens 8 Jahre draußen die, auf Radiation. Es gibt diese, wie ich anfangs erwähnte, The Singles. Da ist das drauf, auf Radiation. Es ist aber auch die erste LP drauf, also der ist ein bisschen Etikettenschwindel. Also ihr bekommt mehr, als ihr wolltet mit dieser Platte. Genau. Außer man will die LP gar nicht. Ja. Und es wird einem sozusagen aufs Auge gedrückt. Genau, aber ja. Gut, so ist das bei Radiation. Gut. Ich habe das jetzt zum Anlass genommen, wenn wir jetzt hier schon zweimal UK 82, 80s England Hardcore hören, ein bisschen UK 82 mit in die Sendung zu bringen. Hab da ein bisschen mal aus meiner Plattensammlung ein paar Sachen mitgenommen. Ein Punk-Genre, was eigentlich bei uns eher selten gespielt wird. Also wenn wir Hardcore spielen, dann sind wir ja wirklich eher US-Hardcore-Punk-mäßig unterwegs oder dann sogar auch eher, im, wenn man diesen Begriff hier hineinschmeißen möchte, Euro-Hardcore-mäßig. Aber so dieser UK-Hardcore der Anfang 80er, der oft unter dem Label UK 82 läuft, hört man bei uns eigentlich eher selten. Und das ändern wir jetzt, weil es ist trotzdem interessant. Was ist jetzt denn eigentlich dieses UK 82 für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt nicht so Punk-affin sind? Also United Kingdom 1982 hat damit zu tun, dass die Bands, die da unter diesem Begriff subsumiert, nennt man das so? Subsumiert werden, alle eigentlich so Anfang 80er bis Mitte, Ende 80er unterwegs waren und Platten veröffentlicht haben, aber es ist auch benannt nach einem Exploited-Song. Ganz einfach und langweilig, aber im eigentlichen Sinne ist es UK Hardcore, so da die Hardcore-Variante des von England im Vergleich, im Gegensatz zu dem, was man in den USA hatte. Und das ist schon anders. Also die Motive mögen teilweise ähnlich gewesen sein, sich von klassischem Punkrock zu emanzipieren, der zu langweilig, zu lahm, zu kommerziell war. Aber es war doch auch vom Look und vom Sound und auch von den Lyrics anders als der US-Hardcore. Also Look ist eigentlich so der Look bei UK82-Bands, wie sich der Otto-Normalmensch Punks vorstellt. Lederjacken, Boots, bunte Iros, also Nieten, also eigentlich genauso, wie man sich Punks vorstellt, so wie wir gar nicht aussehen. Bilderbuch-Punks. Also wenn man bei der Suchmaschine Punk eingibt, dann erscheint sowas. Ja. Und so sehen diese ganzen Bands aus, die ihr jetzt gleich hören werdet, oder die meisten Bands. Dann ist natürlich auch der Sound sehr unique. Also er ist, wie ihr jetzt auch gerade bei Chaos UK gehört habt, sehr, sehr hart. Also diese ganzen UK 82 Bands, also nicht die ganzen, aber viele, wie ihr später hören werdet, mit auch einige Ausnahmen werden dabei sein, aber sehr viele haben schon sehr bewusst einen härteren Punk-Sound machen wollen als Bands wie Sex Pistols, The Clash und so weiter. Also es war schon wichtig, dass es hart ist. Damit ging auch eine gewisse Portion Machismo, ähnlich wie auch beim US-Hardcore, natürlich auch mit einher. Dann auch Einflüsse von Metal und Bands wie Motorhead ist immer wieder zu hören. Denkt man an Bands wie GBH oder auch spätere Exploited, um schon ein paar Bands vorwegzunehmen. Die haben sich dann ja schon spätestens ab Mitte der 80er schon auch sehr an metaligeren Sounds orientiert. Geht mir dann vom Sound schon auch oft zu weit. Und ich bin einfach auch kein Motorhead-Fan. Also ich verstehe Motorheads Bedeutung in der Musik-, Rock- und Punk-Historie, aber ja, finde ich ein bisschen lame, das sage ich jetzt hier einfach mal so. Ist eine lame Band, ich weiß nicht, was die Leute haben. Ja, das ist, würde ich noch mal ein bisschen so dazu sagen. Und natürlich, was natürlich nicht fehlen darf, ist das Inhaltliche. Und das ist schon bei den ganzen, nicht bei den ganzen, bei vielen UK 82, ich muss ein bisschen aufpassen mit der UK 82-Pauschalisierung. Ich wollte gerade sagen, wenn man nicht so pauschal. Genau, schon sehr stumpf. Also auch wenn jetzt eine Band wie Chaos UK schon sehr anarchistisch drauf war, waren sie trotzdem stumpf. Teilweise aber gibt es halt natürlich auch Bands, die waren stumpf im negativen Sinne. Es ging halt eben auch viel um kontroverse, bewusst kontroverse Themen, Sex, Drogen, Gewalt. Teilweise war das auch manchmal mit einem Bein auch diese ganzen Bands auch in so dieser ganzen Oi-Sache mit drin. Also denkt man an Bands wie wieder Exploited, aber auch Bands wie Blitz. Ich habe auch was von Blitz dabei, die ja eigentlich auch irgendwie so eine halbe Skinhead-Band waren, waren aber trotzdem auch eine halbe Punk-Band und haben ja auch auf diesen, würde ich auch dazu zählen. Also es war, man war mit einem halben Bein schon auch in so einer Oi-Street-Punk-Schiene drin. Ja, teilweise aber auch, also ich möchte mich auch wirklich da auch differenziert äußern, auch teilweise natürlich auch sehr politisch und sozialkritisch die Bands, Chaos UK, Partisans, Red Alert, also es gab auch viele Bands, die schon auch anarchistische, anti-autoritäre Inhalte propagiert haben. Ich denke, den meisten Bands ging es auch viel um so eine, ja, ziemlich harte, radikale Auslebung des Punk-Lifestyles, halt auch in der Abgrenzung zu dem ganzen Post-Punk, Anarcho-Punk, was wahrscheinlich schon für diese ganzen Anfang 80er England-Punker so ein bisschen so eine, auch ein Verrat an dem eigentlichen Punk war, an diesem, ja, weil es ja dann doch irgendwie so, sowas, ja, nicht mehr so, ja, Extremes hatte, ja. Genau. Ich würde auch noch ein paar wichtige Labels in dem ganzen Zusammenhang nennen, die diesen Style auch sehr begründet haben, und eigentlich würde ich fast alle Veröffentlichungen dieser Labels aus den 80ern zu UK 82 zählen. Riot City haben wir vorhin schon genannt, wo auch KSUK erschienen sind, haben viele wichtige frühe UK 82-Platten rausgebracht. No Future, wahrscheinlich das bekannteste und einflussreichste Label. Gibt übrigens auch Future Records, das finde ich sehr witzig. Das ist dann Blitz erschienen, als sie New Wave gemacht haben. Und auch andere Synth-Pop- und Post-Punk-Bands, also man geht auch voran, auch im England-Punk. Und natürlich auch noch Clay, wo natürlich dann sehr bekannt Discharge auch die Platten rausgekommen sind. Inwieweit jetzt Discharge UK 82 ist, I don't know. Ich habe es mal mitgebracht. Okay. Wollte ich schon mal jetzt hier verraten. Wenn ihr das jetzt alles spannend und interessant findet und wenn ihr die Platten und Songs, die ich jetzt spiele, cool findet, dann kann ich euch sehr empfehlen, mal die beiden Labels Matt Butcher und Radiation Records auszuchecken. Also gerade Matt Butcher bringt wirklich sehr, sehr gut gemachte Reissues der ganzen alten No Future Platten raus. Ein paar haben wir hier auch schon vorgestellt. Das ist auf jeden Fall cool, wenn ihr das interessant findet. Und natürlich, wie jetzt eben auch KSUK, Radiation Records aus Italien, die bringen ja auch am laufenden Band alte Bands wieder neu raus. Und beide Labels machen es auf eine Art und Weise so, dass sich jeder das leisten kann. Und das ist ja das, was wir cool finden, weil bestimmt sind viele der 7 Inches im Original auch irgendwelche über 100. Und auf der Platte, die ich gerade gespielt habe, steht drauf, pay no more than 2,60 Pfund. Na, das ist aber ein bisschen mehr bezahlt. Ich habe mehr bezahlt, ja. Also, aber also es ist eigentlich Musik für alle. Ja. Ja, auf jeden Fall, ja, interessanter Sound, der jetzt auch nicht so wirklich Teil meiner Punk-Sozialisation ist, wenn ich das so, wenn ich mal hier so private Details im Radio erzählen darf. Ja, jetzt plaudere ich hier wirklich aus dem Nähkästchen. Ja, aber ja, auch mit Ende 30 kann ich jetzt hier mal noch eine englische Jugend nachleben. Und das machen wir jetzt. Und ich starte jetzt mal mit einer Band, die ich auch cool finde. Wise Squad, Last Rockers hören wir. Und danach schauen wir mal, was passiert. Okay. Vielleicht machen wir dazwischen mal Pause und ich erzähle, welche Bands es waren. Wir werden sehen. Okay. Lasst euch überraschen. Jetzt kommt erstmal Wise Squad mit Last Rockers. Ihr hört jetzt jede Menge 1981 bis 85 UK Hardcore Punk, also known as UK 82. Los geht's. My head's in a spin. I hear them fighting the war that no one can win. I'm too young to die, too late to live, as politicians do the thing no God can forgive. Shots when they drop them. Run, sister, run, run, run, sister, run, run. das uns egal. Was ist der Fahrrad? Was ist der Fahrrad? We should have fought too long. Run up on this down freedom. Fascist and fire rock, fascist and fire rock. Stand up, front and freedom, stand up, front and rock, fascist and fire rock. Fascist and fire rock, fascist and fire rock. Yeah. Sound, ja. Maximum Punk. Genau, das ist hier mal die Punk-Sendung. Das waren gerade die Exploited zum ersten Mal bei DIY or Die in 30 Jahren. 17 Jahren. In einem Monat, wir haben im Juli 17-Jähriges. Ja, Punk's Not Dead, sage ich jetzt hier. Aber hallo. Genau, das waren die Exploited mit Army Life von ihrer ersten 7-Inch. Davor habt ihr gehört GBH mit Race Against Time vom ersten GBH-Album. Davor war zu hören Discharge Fight Back von ihrer Fight Back 7-Inch. Ich glaube, es war die zweite 7-Inch. Davor habt ihr gehört Verrucas mit Seek and Destroy von dem We Don't Need Nuclear Force Sampler. Ich weiß nicht, ob der Song auch auf irgendeiner Verrucas-Veröffentlichung ist. Da bin ich jetzt blank. Davor waren zu hören Blitz mit Never Surrender von der Never Surrender 7-Inch. Davor waren zu hören Ultra Violent mit Crime for Revenge von der Crime for Revenge 7-Inch. Und davor waren zu hören The Partisans mit Killing Machine von der Police Story 7-Inch, also ihrer ersten 7-Inch. Und dann ganz am Anfang waren Y-Squad mit Last Rockers. Das war so meine Übersicht UK 82, so ein bisschen auch meine Favoriten und ja. Eine gute Zusammenstellung. Ja. Ich habe sogar noch 2-3 Songs. Ich würde sagen, wir hören noch was. Ein paar Minuten haben wir noch. Sollen wir uns vorsichtshalber jetzt schon verabschieden? Oder würdest du noch mal zwischendurch? Ich würde noch mal zwischendurch was sagen. Aber ja, aber wir können gerne mal, wenn es jetzt nicht, sich das alles nicht merken konnte, weil es sehr viele Liedtitel waren heute, bei konnten wir mal sehr viel Musik spielen, möchten wir auf unseren Blog verweisen. Mhm. Da könnt ihr nämlich alles nachlesen und nachhören. Ganz genau. Und zwar findet ihr das auf www. Ja, jetzt bin ich blank. diy-radio.blogspot.com, da ist es wieder. Ja, sehr da gut. Findet ihr alle unsere Playlists immer von den vergangenen Sendungen. Ab der aktuellen Sendung dauert es immer ein paar Tage, bis es hochgeladen wird, aber ihr findet es dann auf jeden Fall. Ihr könnt die Sendung auch nachhören. Und sollen wir, fällt mir gerade noch ein, vielleicht schon mal Werbung machen für uns selber. Juli. Weil wir im Juli wieder Sendung haben. Und zusätzlich, weil wir, Vorsicht, jetzt ist hier Randale, das Studio wird zusammengeschlagen, im Juli auflegen. Hast du das Datum gerade parat? Ist das 24. oder sowas? Da machen wir lieber gleich. Wir machen danach nochmal Werbung. Ja, wir genau. Machen jetzt wir hören Musik, erstmal wieder Musik und danach machen wir Werbung fürs Auflegen. Genau. Jo, jetzt kommt Red Alert mit In Britain auch eine alte No Future 7-Inch. Let's go. Das waren Red Alert mit In Britain. Und sind wir eigentlich schon fast am Ende der Sendung. Wir haben versprochen, dass wir hier noch Werbung machen für eine Veranstaltung, wo ihr uns quasi live Platten auflegen. Nicht quasi, ihr könnt uns Live-DJing erleben. Exakt. Ihr könnt uns auch Hallo sagen, wenn ihr wollt. Mhm. Ja. Ihr könnt auch fragen, was das gerade Cooles ist. Ihr könnt euch aber nichts wünschen. Nee, das schließen wir von vornherein aus. Aber um jetzt hier mal zum Punkt zu kommen, wir legen am 24. Juli, das ist ein Donnerstag, im Z-Bau-Biergarten auf. Das ist in Kooperation mit Radio Z. Genau. Ab 18 Uhr, glaube ich, ist offen. Mhm. Und da legen wir den ganzen Abend auf. Und da wird ganz sicher schönes Wetter sein, kommt vorbei und trinkt Getränke und hört dem Punk zu, den wir da auflegen. Wir werden wirklich eine wilde Mischung aus allen möglichen Genres da zusammenstellen und es wird cool. Voll, das war letztes Jahr. Letztes Jahr haben wir das schon gemacht und es war sehr schön. Das macht sehr viel Spaß. Und ansonsten, genau, gibt es im Juli dann die nächste Sendung. Wir senden immer am vierten Montag im Monat hier bei Radio Z auf der 95,8 oder gegebenenfalls eben auch über den Livestream, wenn ihr außerhalb vom Sendegebiet seid. Und dann würde ich sagen, sagen wir jetzt danke fürs Zuhören und tschüss. Genau, und zum Abschluss hören wir nochmal was, was dazu passt. Wir hören Peter and the Test Tube Babies mit The Jinx. Und dazu sage ich jetzt noch Cheers. Cheers. Wir sehen uns im Biergarten. Genau. Bis dann. Tschüss. Audio post-production by Alphonic.com.